Brasilien. Selten war eine Fußball-Weltmeisterschaft so spektakulär wie diese. Viele Tore, packende Spiele und prominente Besucher. Die deutschen Fußballer bekommen während eines großen Turniers regelmäßig die volle mediale Aufmerksamkeit. Selbst von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dass ich die Daumen für die deutsche Mannschaft drücke, das wird mir die brasilianische Präsidentin zugestehen. Viel Anerkennung, viel Ehre und viel Geld. Die deutschen Fußballnationalspieler bei der WM verdienen im Schnitt rund 370.000 Euro pro Monat, plus Werbegelder und Prämien. Andere deutsche Spitzensportler wie Ruderer, Leichtathleten, Skilangläufer oder Hockeyspieler bekommen auch sehr viel Geld. Zumindest im Glauben der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, 10.000 Euro im Schnitt? Im Monat 10.000 Euro. Na gut, das werden eine 2-3 Handvoll sein. 10.000, 20.000 Euro. 50.000 im Schnitt. Ich würde jetzt mal sagen, sowas zwischen 50.000 und 70.000 eventuell. 500.000, keine Ahnung. Also ich selbst spiele Hockey, kann mir also ein bisschen vorstellen, was die Hockeyspieler verdienen. Die verdienen nicht viel. Also mit 2.000 im Monat wäre man, glaube ich, mehr als gut bedient teilweise. Brutto. Genau so ist es. Eine Umfrage unter deutschen Spitzensportlern, also auch unter jenen, die unser Land bei Olympischen Spielen vertreten, hat ergeben, dass sie durchschnittlich knapp 2.000 Euro im Monat verdienen. Brutto. Die Fußballnationalspieler sage und schreibe das 200-fache. Oh wow, krass. Ja, also die müssen noch arbeiten nebenbei. Ein Student hat ja auch nicht mehr. Wie? Ein Student hat ja auch nicht mehr zum Leben. Von der BAföG oder was? Ja. Ja, das sind aber Spitzensportler, die den ganzen Tag einen bestimmten Trainingsplan haben, den sie noch veröffentlichen müssen. Das dürfte ruhig ein bisschen mehr sein. Für die Leute, die sich so zwicken und zwacken, um für Deutschland nicht mehr die Fahne hochzuhalten, dann bei Olympischen Spielen, ne, oder bei Weltmeisterschaft, finde ich schon. Wenn man bedenkt, was diese HSV-Nichtkönner da verdienen, dann kommen einem schon die Tränen, ne? Traurig. Da sollte man den Fußballern mal etwas weniger geben. Die werden viel zu hoch bezahlt, denke ich mal. Hamburg. Im Hafen liegt ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Oben vom sonnigen Deck aus sieht man die halbe Stadt. Den Michel, die Elbphilharmonie, unten das Wasser der Elbe und am anderen Ufer unzählige Container. Ein schöner Ort, um das Team Hamburg zu präsentieren. Also Team Hamburg, da verbergen sich unsere Spitzensportler dieser Stadt, der olympischen Sportarten und paralympischen Sportarten, die Möglichkeit haben, sich bei den Olympischen Spielen in Brasilien zu beweisen 2016. Ingrid Unkelbach ist als Chefin des Olympiastützpunktes Hamburg-Schleswig-Holstein auch Vorsitzende des Teams Hamburg. 61 Sportler gehören zu diesem Projekt. Also es sind unterschiedliche Sportarten und Disziplinen, aber eins haben sie gemeinsam, dass sie eine bestmögliche Unterstützung brauchen, um ihren Sport auch bestmöglich auszuüben. Insofern ist in erster Linie das eine finanzielle Unterstützung mit den 450 Euro im Monat, die wir da jetzt monatlich aufrufen können und sie damit unterstützen. Ohne diese Hilfe könnten viele Athleten ihren Sport nicht professionell ausüben. Der Hamburger Schwimmer Steffen Deibler steht auf dem Deck des Kreuzfahrtschiffes. Seine Sonnenbrille hat er lässig in sein blondes Haar geschoben. Auf seinem schwarzen T-Shirt ist der rote Schriftzug einer Bank zu lesen. Deibler will sich in 2 Jahren den Traum von einer olympischen Medaille erfüllen, mit Hilfe des Teams Hamburg. Leistet einen wichtigen Beitrag auf jeden Fall zur Finanzierung, dass ich meine sportlichen Ziele auch so verfolgen kann, wie ich sie will und auch so, wie ich es machen muss, wenn ich eine Chance haben will 2016. Ich freue mich über die neue Kampagne und bin gespannt, wie sehr wir die Stadt da begeistern können. 450 Euro bekommen die Hamburger Olympia-Hoffnungen monatlich bis zum Beginn der Spiele in Rio zusätzlich. Ingrid Unkelbach vom Olympiastützpunkt weiß, dass dies nicht viel ist. Spitzensport ist teuer. Man muss es dann, wenn man es macht, dann auch richtig machen und mit voller Kraft. Und insofern wäre es schon schön, wenn man da noch die eine oder andere Unterstützung mehr hätte. Für die staatliche Förderung ist das Bundesministerium für Inneres und Sport zuständig. Im vergangenen Jahr steuerte es rund 190 Millionen Euro bei. Für Bundesminister Thomas de Maizière bedeuten erfolgreiche deutsche Athleten auch Prestige. Spitzensport, trotz aller Globalisierung und trotz aller Marketingverträge und trotz allem, ist auch ein Stück Patriotismus. Und den kann und darf und soll ein Staat, auch ein demokratischer Staat, fördern. Natürlich hat das Grenzen. Und diese Grenzen sind eng gezogen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat im Herbst einen Mehrbedarf von jährlich 38 Millionen Euro errechnet. Nun muss Generaldirektor Michael Vesper mit 5 Millionen Euro zusätzlich zufrieden sein. Wir sind sehr froh darüber. Man muss die Haushaltslage insgesamt sehen. Man muss sehen, dass praktisch alle Bereiche entweder stagniert haben oder auch sogar zurückgeschraubt worden sind, sodass das für den Sport eine positive Nachricht ist. Und jetzt kommt es darauf an, dieses Geld sinnvoll einzusetzen. Und wir stehen in der Pflicht, und das werden wir in den nächsten Monaten auch tun, gemeinsam mit dem Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach Strukturveränderungen zu fahnden, mit denen man die Förderung noch weiter verbessern kann und die vorhandenen Mittel effizienter einsetzen kann. Aber ist das Fördersystem überhaupt das Richtige? Auch so, wie es jetzt läuft, ist Deutschland eine erfolgreiche Sportnation. Alle 2 Jahre werden bei Olympischen Sommer- oder Winterspielen neue Helden geboren. Der deutsche Achter ist vorne, noch 2, 3 Schläge. Oh ja, oh ja, der Deutschland-Achter hat die Goldmedaille gewonnen. Felix noch auf dem Weg hier ins Ziel von Sochi und er fährt ins Ziel in Bestzeit. Das ist der Olympiasieg. Die Schläger fliegen, weg damit, her mit der Goldmedaille. Die deutschen Hockeyherren sind erneut Olympiasieger. Vor 2 Jahren gewann Markus Weise als Bundestrainer mit den Hockeyherren Gold in London. Es war sein insgesamt 3. Olympiasieg. Er fordert Milliardenausgaben für den deutschen Sport. Ja, wie steht es um die Sportförderung? Gut und schlecht in einem, würde ich sagen. Auf der einen Seite muss man sagen, natürlich gut, weil bestimmte Sportarten könnte man auf Weltklasseniveau gar nicht ausüben ohne die Sportförderung. Und schlecht, dass ich glaube, das ist natürlich nur eine persönliche Meinung, dass wir nicht genug machen. Und dass es auch, wenn man über Sportförderung in Deutschland redet, nicht nur um Leistungssport gehen kann, sondern um die gesamte Pyramide, also auch Breitensport, Vereinssport etc. Und da könnten wir, glaube ich, deutlich mehr machen. Dann darf man halt nicht 150 Millionen in die Hand nehmen, dann reden wir halt von einem Milliardenprogramm. Das ist immer so leicht dahergesagt, aber wenn man es konsequent und systemisch aufstellt, dann kommt man da nicht drum herum. Markus Weise ist davon überzeugt, dass Deutschland, wenn es mehr in den Sport investieren würde, nicht nur mehr Erfolge bei Olympia bekäme, sondern auch eine bessere Gesellschaft. Es kann nicht nur Medaillen zu gehen, um Gottes Willen, ist es doch wirklich, wenn wir nur ein Prestigeobjekt, ich glaube, dass wir momentan in der Politik nicht das Bewusstsein dafür haben, dass man Sport sehr effektiv als Hebel nutzen könnte für die anderen Bereiche. Wenn ich mir unsere Spitzenpolitiker angucke, weiß ich nicht, wie viele ehemalige Topsportler dabei sind. Ich glaube, dass diese Denke einfach nicht in den Köpfen ist. Wenn ich andererseits aber dann die Anzeigen lese von deutschen Unternehmen, die händeringend gute Leute suchen, da steht immer Teamfähigkeit, da stehen immer ganz bestimmte Dinge, die du als Leistungssportler mitbringen musst. Das steht immer 1:1 in diesen Annoncen. Also Leistung scheint ja in Deutschland doch noch irgendwie wichtig zu sein und da könnte man Sport ganz anders einsetzen. Mit seiner Kritik am deutschen System ist der Hockey-Bundestrainer bei weitem nicht allein. Professor Dr. Arne Güllich hat 12 Jahre lang für den Deutschen Olympischen Sportbund gearbeitet. Jetzt ist er Direktor im Institut für angewandte Sportwissenschaft an der Technischen Universität Kaiserslautern. Güllich hält die Förderung in Deutschland schlicht für ineffizient. Also wenn wir das Fördersystem untersucht, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, haben wir Hunderte und Tausende von Kaderathleten untersucht, ihre Biografien uns angeguckt, auch ob sie gefördert worden sind, wie sie gefördert worden sind und welche Effekte die Förderung zutage förderte. Und da ist es so, dass diejenigen, die gefördert sind, eine bessere Erfolgsentwicklung hätten als diejenigen, die nicht in der Förderung sind, sich nicht nachweisen lässt. Diese These stellt das gesamte System in Frage. Und Güllich geht noch weiter. Seit dem Ende des Kalten Krieges fehlten dem Bund überhaupt die Argumente, viel Geld für den Leistungssport auszugeben. Ja, bis vor 20 Jahren war es klar, da war es der Wettbewerb der Systeme, wo man durch Leistungssport oder Spitzensporterfolge bei internationalen Meisterschaften, Olympischen Spielen die Leistungsfähigkeit des eigenen Systems und auch die Überlegenheit des eigenen Systems versucht hat zu demonstrieren. Das ist seit 20 Jahren weggefallen und es ist erkennbar, dass der deutsche Sport nach wie vor in einem Findungsprozess oder auch Suchprozess ist, was jetzt an dessen Stelle tritt als Legitimationsgrundlage für die öffentliche Sportförderung. Das Bundesministerium für Inneres und Sport wird aber an der Förderung festhalten. Spitzensport ist auch ein Stück Patriotismus. Auf eines ist de Maizière besonders stolz, auf die Spitzensportförderung bei Polizei, Zoll und Bundeswehr. Knapp 1000 deutsche Athleten sind beim Bund angestellt und haben so ein geregeltes, sicheres Einkommen. Eine Sportlerin, die davon profitiert, bei der Polizei angestellt zu sein, ist Miriam Welte. Die Bahnradsportlerin wurde vor 2 Jahren mit ihrem Gefühlsausbruch in London weltberühmt. Das ist eine irre Goldmedaille. Hier fließen Freudentränen. Dabei haben Sie doch gerade das Finale verloren, Miriam Welte und Christina Vogel. Aber die Chinesinnen haben sich einen Vorteil verschafft, weil der Wechsel nicht funktioniert hat. Christina Vogel und Miriam Welte sind Olympiasiegerinnen. Ich glaube, dass es bei uns wirklich jammern auf hohem Niveau ist, weil wir schon ein gutes Sportsystem haben, so wie es ist. Und ich denke, dass man unterscheiden muss zwischen den einzelnen Sportarten. Also es ist so, dass bei mir sich seit Olympia schon einiges getan hat und ich auf jeden Fall sehr gut davon leben kann. Ich habe die Polizei als quasi Hauptsponsor wertvoll bezahlt bin aber sehr wenig arbeiten. Wenn man aber nicht in dem System ist, Bundeswehr oder Polizei, ist es mit Sicherheit für einige schwieriger, weil die normal studieren, das Studium in der Regelzeit nicht schaffen können. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann für Athleten, die eben normal studieren, nicht ganz so einfach ist. Wie geht es Sportlern, die diese staatliche Hilfe nicht haben? Wie geht es diesen normal studierenden Spitzenathleten in Deutschland? Der Lübecker Maximilian Munski zum Beispiel ist Student und Vize-Weltmeister mit dem Deutschlandachter. Ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Problem, dass es wenig angesehen wird. Einfach, also wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo gute Leistung abgerufen werden muss, wird es verlangt. Und wenn zum Beispiel eine Mannschaft Weltmeister wird, also dann wird auch ordentlich gefeiert. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, dann sagen sie, ja, müsst ihr mehr trainieren oder ihr kriegt ja schon so viel Geld und es wird sich halt wenig informiert. Fehlende Anerkennung, fehlende Wertschätzung der erbrachten Leistungen. Wer in Deutschland nicht erfolgreich Fußball oder Tennis spielt oder in schnellen Autos seine Runden dreht, verdient nicht nur deutlich weniger Geld, sondern er hat es auch sonst schwerer. Der Hamburger Schwimmer Steffen Deibler hat einen Tagesablauf, der deutlich macht, was Spitzensportler tatsächlich leisten. Ja, gestern zum Beispiel fange ich um 7.15 Uhr an. Ich komme um 10 Uhr wieder nach Hause ungefähr vom Training. Um 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr hatte ich dann die nächste Einheit. Dann habe ich mich hingelegt und geschlafen und habe dann was für meine Bachelorarbeit gemacht. Und 17.45 Uhr bis 20 Uhr war die nächste Einheit. Und dann hatte ich noch Physio bis 21 Uhr und war dann eben 8:45 daheim. Und dann bin ich, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Stunden am Tag unterwegs. Es gibt ja auch noch Pressetermine, so wie heute. Das gehört ja auch zu meinem Beruf sozusagen als Sportler dazu. Und noch Mentaltraining und so weiter. Und ja, das läppert sich schon. Sein Sport lässt keine anderen Tätigkeiten zu. Deibler studiert. An eine zusätzliche Arbeit ist überhaupt nicht zu denken. Keine Chance. Es geht schon mit dem Studieren so. Also ich habe ja auch mein Studium, ich habe jetzt länger gebraucht, deutlich länger, als ich mache wahrscheinlich 12 Semester statt 7 Semester Regelstudienzeit. Also jetzt schreibe ich ja die Bachelorarbeit, aber selbst in Phasen, wo ich dann gar nicht studiert habe und mich nur auf den Sport konzentriert habe, da ist es ja dann auch der Sinn von 2-3 Stunden Mittagspause, dass ich mich ausruhe und vielleicht schlafe, weil ich morgens um 6 aufstehe und dadurch regeneriere. Und wenn ich dann arbeiten müsste, das machen meine Konkurrenten nicht und das wäre auch dem Sport abträglich. Und deswegen freue ich mich auch darauf, wenn ich mich wirklich ganz auf den Sport konzentrieren kann. Also arbeiten, trainieren und studieren ist keine Chance. Sagt einer, der im Schwimmen zur Weltspitze gehört. Vor 2 Jahren verfehlte er im olympischen Finale über 100 Meter Schmetterling nur knapp eine Medaille. Ist ja bekannt. Wir gucken auf Steffen Deibler. Noch 8-9 Meter. Der Oberkörper wird rausgedrückt. Er guckt an die Kante. Er guckt ans Ziel. Und er schlägt an. Und er wird am Ende Vierter beim Sieg von Michael Phelps. Und Deibler schwimmt das wahrscheinlich beste Rennen seines Lebens. Es gibt wenig Schwimmer in Deutschland, die das Glück haben, ihren Lebensunterhalt allein mit dem Schwimmen bestreiten zu können. Also wenn man nicht in so einer Institution ist, wie eben dem Bund oder als Sportsoldat oder dann Sportpolizist, geht es nicht ohne Sponsoren, weil das Team Hamburg, das hilft, aber es reicht natürlich nicht. Von 450 Euro im Monat kann man nicht leben. Es kommen ja dann schon noch ein paar Ausgaben hinzu, wenn man Trainingslager macht oder sonst wie irgendwie sich auf den Sport konzentrieren will, wirklich vernünftig. Deibler hat ausreichend Sponsoren, um vom Schwimmen leben zu können. Viel Geld beiseite legen für das Leben nach der Karriere kann er aber nicht. Ruderer Maximilian Munski studiert auch und kommt gerade so über die Runden. Im Moment habe ich 1200 Euro im Monat, also von denen ich tatsächlich auch lebe. Also davon muss ich sozusagen meine Wohnung bezahlen, mein Essen finanzieren, ja, was ich sonst noch zum Leben brauche. Ich bekomme von der Sporthilfe jetzt als Eliteförderung, also das ist schon sozusagen mit die höchste Förderung. Es gibt noch eine Stufe höher, bekommen wir 900 Euro monatlich. Das ist halt quasi das, was wir von der Sporthilfe kriegen. Das wird ja über Spenden finanziert, auch vom BMI. Das ist sozusagen das, was ich fest einplanen kann. Und der Rest, der läuft einfach nur über meinen Verein, zum Beispiel den Landesruderverband Schleswig-Holstein, der mich fördert. Ja, also das sind halt so Sachen, wo ich mich selbst drum kümmern muss. Das ist nicht selbstverständlich. Der Handball ist die Mannschaftssportart Nummer 2 in Deutschland. Die Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt. Die Hallen sind voll. Die Titelentscheidung war in dieser Saison so spannend wie noch nie. Und im Champions-League-Finale standen sich Flensburg und Kiel gegenüber. Die Gesichter des Handballs sind gern gesehen in den Fernsehshows. Meine Damen und Herren, der eine ist eine Handballlegende und wir freuen uns auf Stefan Kretschmer. Kretschmer. Kretschmer erzählt von Leipzig, wo er seit 4,5 Jahren ehrenamtlich im Aufsichtsrat eines Zweitligisten sitzt. Doch der Schatten, den der von einem Getränkehersteller gepushte Fußballclub RB Leipzig wirft, wird immer größer. Da kommt natürlich jetzt Red Bull. Ja, und Red Bull geht jetzt in die zweite Liga im Fußball mit einem Etat, der alles andere platt macht und wo Geld keine Rolle spielt. Und man sieht, dass die Zuschauer das auf einmal gut finden. Jetzt geht es in die zweite Liga nächstes Jahr. Die haben jetzt in der dritten Liga 40.000 Zuschauer gehabt bei den entscheidenden Spielen. Also wenn der Fußball kommt, dann haben es alle anderen Sportarten schwer. Handballvereine wie der HSV Hamburg oder der VfL Gummersbach stehen am finanziellen Abgrund. Die Etats der Vereine schrumpfen. Sponsoren sind immer seltener bereit, viel Geld zu investieren. Ja, weil auch die öffentliche Wahrnehmung uns nicht gerade in die Karten spielt. Also gerade die Öffentlich-Rechtlichen nutzen da auch ihren Bildungsauftrag nicht, sag ich mal so. Und berichten halt auch kaum noch über die olympischen Sportarten sozusagen. Oder es wird sehr stiefmütterlich behandelt. Ja. In Deutschland haben sich 3-4 Sportarten herauskristallisiert. Formel 1, Boxen, Fußball. Und dann war es es eigentlich auch schon. Ja. Und wenn es keine deutschen Helden gibt in diesen Sportarten, dann werden auch diese Sportarten außer der Fußball jetzt mal irgendwann untergehen. Ja. Davon hängt halt auch die ganze wirtschaftliche Kraft ab, wie du dargestellt wirst und wie du wahrgenommen wirst. Der Handball hat in Deutschland noch das Glück, dass Bundesliga und Champions League von kommerziellen Sportsendern übertragen werden. Auch die Hockey-Weltmeisterschaften in Den Haag zuletzt waren in einem Spartenkanal zu sehen. Herren-Bundestrainer Markus Weise sieht noch ein ganz anderes Problem. Unser Hauptproblem da ist, dass wir natürlich immer eine Präsenz bei Olympia haben. Aber bei Olympia dürfen wir keine Werbung machen, also sind wir da auch gekniffen. Das heißt, wenn wir alle 4 Jahre mal aus der medialen Mottenkiste rausgeholt werden, dann hast du auch da nicht die Chance, selbst als Medaillenkandidat oder selbst wenn du was gewinnst, bist du halt vorne blank. Und das ist keine große Hilfe für die kleineren Sportarten. Der Sport in Deutschland steht vor einer ungewissen Zukunft. Politiker klopfen sich gerne für ihre Unterstützung auf die Schultern. Sportler und Funktionäre beklagen sich über zu wenig Hilfe. Und Wissenschaftler stellen das gesamte System in Frage. Nur dem Fußball geht es uneingeschränkt gut. Die Weltmeisterschaft in Brasilien ist für die Deutschen das größte Sportereignis in diesem Jahr. Auch wenn die Spiele zum Teil spätabends deutscher Zeit stattfinden, sitzen Millionen Fans vor den Fernseher- und Radiogeräten. Und Tor! Das Tor! Thomas Müller! 1:0! Tor! Mats Hummels! Das Tor für Deutschland! Miro Klose, Wahnsinn! Die Kicker verdienen Millionen, werden von Deutschland verehrt und gehen scheinbar sorgenfrei durchs Leben. Neidisch sind die Athleten aus anderen Sportarten trotzdem nur selten. Also die Fußballer verdienen natürlich ein Schweinegeld. Letztendlich macht Geld alleine auch nicht glücklich. Und ich beneide die auch überhaupt nicht darum, dass sie nicht mehr in Ruhe einkaufen gehen können. Und ich will gerne erfolgreich sein, auch die nächsten Jahre noch, auch gerne sehr erfolgreich. Aber so eine allumfassende Bekanntheit, dass man nirgendwo mehr alleine hingehen kann, das ist nichts, was erstrebenswert ist. Man darf auch nicht vergessen, wie sehr die halt immer im Fokus stehen in den Medien mit 1000 Geschichten. Man muss immer gucken, wie man sich präsentiert. Überall sind Kameras und manchmal wünscht man sich ein bisschen mehr Medienpräsenz, aber so wie die Fußballer möchte ich es persönlich dann doch nicht haben. Es geht um den Sport an sich. Also wir wollen damit in erster Linie kein Geld verdienen, sondern halt zur Sportgeschichte in Deutschland beitragen, ne?